Tagen Ragnarok und wieder ist es an der Zeit, dass ich die Legende Rapper Rufus einer neuen Herausforderung stell. Seine Mitstreiter, die Dame Diana, die ihr Spülmittel zu Hause gelassen hat, nimm der Mantafahrer und Sugar und man höre und staune eine Dora. Ein Katzenwisch. Was liegt an Rufus, fragen die getreuen Thanatos Tower, die Gefährten erzittern. Und sie stürmen los, Motivation ganz groß, noch über viele Maps durch das Portal und suchen sich den Weg. Sie laufen und raufen an diesem düsteren Ort mit den vielen Monstern dort. Angekommen auf der Stufe 3 sagt uns doch der Wächter dort: Ihr müsst euch erst registrieren lassen, den Passierschein bekommt ihr unten. Verwirrt laufen und raufen wir uns wieder in die untere Etage. Da Ding will ein Koto, Vaiove, nur 5 Versuche, Tanade und wieder von vorn das Ganze. Die Zeit vergeht, die Gruppe steht und kommt nicht weiter. Jetzt hat einer einen Schlüssel, die Hoffnung steigt, der Zeitverlust ist groß. Doch irgendwann hat auch der Letzte den Key. Und sie stürmen los, Motivation ganz groß. Noch über viele Maps durch das Portal und suchen sich den Weg. Sie laufen und raufen an diesem düsteren Ort. Den nächsten Schlüssel haben sie schnell, doch nimm, muss leider gehen. Zu viert nun kämpfen sie sich durch bis auf Etage 10. Ein kurzer Halt, dann weiter geht's bis zu den Statuenraum. Die falsche Richtung liefen wir. Oh nein, ist das ein Traum? Und sie stürmen los, Motivation ganz groß. Über viele Maps durch das Portal und suchen sich den Weg. Sie laufen und raufen an diesem düsteren Ort mit den vielen Monstern dort. Den nächsten Schlüssel haben sie schnell, doch nie muss leider gehen. Zu viert nun kämpfen sie sich durch bis auf Etage 10. Ein kurzer Halt, dann weiter geht's bis zu den Statuenraum. Die falsche Richtung liefen wir, oh nein, ist das ein Traum. Und sie stürmen los, Motivation ganz groß. Und sie stürmen los, Motivation ganz groß. Über viele Maps durch das Portal und suchen sich den Weg. Nun geht nichts mehr. Sie müssen ruhen. Morgen ist ein neuer Tag. Am nächsten Tag, sie stürmten los, um Thanatos zu legen. Und wieder ging so einiges schief. Hier kann man was erleben. Sie kamen bis Etage 6, dann war es vorbei. Sie hatten keinen Schlüssel mehr, da half kein Heulen und kein Schreien. Zurück nach Prontera und Steine verkaufen, hieß es sogleich. Voll Tatendrang und motiviert sausten sie wie los, doch ach und weh, nun mussten sie die Schlüssel wiederholen. Das blöde Ding mit dem noch blöderen Code war ihnen wieder nicht gewogen. Doch Diana wurde zur Retterin und half aus großer Not. Sie hatte die Strategie gefunden und alles war wieder im Lot. Doch halt, was jetzt, wieso kommen wir nicht weiter? Der eine hatte noch nen Stein und aus was auf der Leiter. Und sie stürmen los, Motivation ganz groß, über viele Maps durch das Portal und suchen sich den Weg. Sie laufen und laufen an diesem düsteren Ort mit den vielen Monstern dort. Zurück nach Prontera hieß es sogleich und wieder von vorne beginnen. Es wird uns doch diesmal gelingen. Und wieder klommen wir die Stufen in diesem Scheißturm. Wir kamen auch durch bis fast zum Schluss, doch fehlten uns Fragmente. Nun sind wir doch so weit gekommen, heute Sugar gleich los und Flente. Zurück nach Prontera. Diana schüttet wieder Spülmittel in den Brunnen. Von wegen. Spülmittel zu Hause gelassen. Und Rufus will Ketchup in den Brunnen sehen. Und Senf. Und Bratwurst. Oh.